Mann. Freitag und ich rufe Hallo Nachtschwärmer. Windspiele, viel Spaß. Und die absoluten Knaller, die es gibt, und Remixe. Ganz klar, hier geht's ins Wochenende. Excellent. Es ist Freitag. Wir machen das Programm, das euch gefällt. Hit Radio Ort. Hit Radio Ort. Einfach näher dran. Einfach näher dran. Auch wieder Grüße nach Schwärmer. Ich gebe schon mal die E-Mail bekannt. studio@hitradio-ohr.de. Und einen vermisse ich. Aber Das wäre ja zu schön, wenn er heute nicht kommen würde. Ich sehe kein Al Bundy. Ja, aber seine Frau. Peggy, erklär mal deinen Mann. Der Mann, den kein Deodorant zähmen kann. Ja, aber du bist doch sonst zufrieden mit ihm, oder? Er versucht Schuhe zu verkaufen. Er versucht seine Frau zu befriedigen. Und nichts davon klappt, um die Wahrheit zu sagen. Ja, das wissen wir ja. Sie wollen Action, ja. Sie wollen Erotik, ja. Sie wollen Spaß und Spannung, ja. Dann gibt es nur eines, die volle Packung Power. Some sleep. Creaky noises make my skin creep. super stark, Sash und Faithless. Wir haben 21.16 Uhr und ich sage Hallo Nachtschwärmer. Heute geht's wieder voll Dampf ins Wochenende hier. Aber jetzt kommt erstmal ein klarer Fall. Ein klarer Fall für die Werbung. Wissen Sie, als berühmter Schauspieler bereist man die ganze Welt und entdeckt faszinierende Orte. Einer davon ist die Dorotheenhütte Wolfach. Hier werden meisterliche Gläser liebevoll von Hand gefertigt. Tja, und in der Dorotheenhütte gibt es das neue Markenzentrum mit einem riesigen WMF-Studio. Dort entdecken Sie viele exklusive Ideen für die feine Tischkultur, die Kochen, Essen und Trinken zum Erlebnis machen. Und nicht nur für die Kleinen gibt es bezaubernde Geschenke von Steif und Thun. Wenn Sie also das Besondere suchen, dann finden Sie es in der Dorotheenhütte in Wolfach. Weißt du was? Das ist mir doch völlig Wurst! Uns ist nicht Wurst, was bei Ihnen auf den Tisch kommt. Ihre Metzgerei Linz in der Dinglinger Hauptstraße in Lahr. Immer das gleiche langweilige Wochenende? Keine Idee, wo du zum Feiern hingehen sollst? Dann sei gespannt! Neue Nachterlebniswelt in Aachen bietet dir auf über 7 Bereichen 100% Partyfaktor. Neue Dimensionen und eine atemberaubende Stimmung für Jung und Alt. Bald im Industriegebiet Aachen. Give me the music! Oh Mist! Hey Schatz! Ist gerade äußerst ungünstig. Ja, sorry, aber ich hatte gerade ein Malheur mit deinem Auto. Mit meinem Auto? Mit meinem Auto? Okay, okay. Dann bring ihn zu meinen Jungs im B&F Lackierzentrum in Offenburg-Elgersweier. Die regeln dann alles. Also, bis später, Baby. Okay, B&F Lackierzentrum im Industriegebiet Elgersweier. Da fahr ich gleich mal hin. Mann, bist du gut drauf. Ja, ich lieg ja auch drunter und das regelmäßig. So dreimal die Woche und das macht mich glücklich. Peppermint Sonnenstudio in Offenburg und Solarpalast in Lahr. Mehr unter waltersun.de. Familienfreundlich, lecker und das rund um die Uhr. Die Schwarzwaldstuben im Eurorastpark. Genießen Sie herzhafte Speisen, unsere Themen- und Brunchbuffets. Und für Ihre Party beliefern wir Sie mit unserem Catering-Service. Ihr Restaurant Schwarzwaldstuben im Eurorastpark in Aachen, direkt am Autobahnzubringer. Wer Ohren hat, der höre. Was? Wer Augen hat, der sehe. Achtung, eine Laterne. Tja, und damit Ihnen das Hören und Sehen nicht vergeht, kommen Sie lieber gleich zu Optik und Hörgeräte Friedrichs in Offenburg und Oberkirch. Der Spezialist für besseres Sehen und Hören. Damit Sie nicht länger allein im Wald stehen, wenn es um den geeigneten Ort für Ihre Veranstaltung geht. Hotel Palmengarten. Tagungen, Konferenzen, Seminare, Firmen und Familienfeiern. Für jede Veranstaltung der richtige Raum. Von 4 bis 150 Personen. Immer der perfekte Rahmen für Ihre Veranstaltung. Hotel Palmengarten. Ihr Traditionshotel. Im Herzen von Offenburg. Hänsel und Gretel. Tristan und Isolde. Schwarz und Weiß. Rock und Roll. Jetzt hat die Welt ein neues und. McFlurry und Magnum. Die Verschmelzung knackiger Magnum. Schokolade mit dem cremigen McFlurry-Milcheis. Das neue McFlurry Magnum, jetzt in 3 Varianten. Classic, Mandel und Brownie, nur bei McDonald's. Es gibt ihn noch, den Ort, wo Männer noch Männer sein können. FKK Club Lancelot. Erlebe Entspannung im luxuriösen Ambiente mit exklusivem Wellnessbereich. Und für den Höhepunkt des Tages erwarten dich bei uns täglich 20 Topgirls. FKK Club Lancelot in Offenburg-Elgersweier, Industriestraße. Mehr Infos unter fkk-lancelot.de. 28 Sexy t'attendent tous les jours au Club Lancelot. Offenburg, zone industrielle Elgersweier. Sur internet, clublancelot.de. Hey guys, if you don't know what you can do, if you want to feel the right power, the answer of your question is only Charlie 2000 and right on there. Wow! Right on, right on. Jetzt kommen die Termine von Charlie 2000. Aber erstmal schönen Dank an alle, die vergangenen Samstag in Berghaupten waren. Das war super. Und am vergangenen Mittwoch im Lauinger in Malsch. Gibt es übrigens einen Nachfolgetermin vom Lauinger in 3 Wochen? Das werde ich gleich zum Schluss hier sagen. Also morgen, Samstag, 15. Mai, Gräfern, Rheinmünster, Gräfern, Turn- und Festhalle. Wer also von Süden kommt, fährt A5 Bühl raus, da sind es noch 10 Kilometer. Oder über die B36 geht's auch. Ist also nicht weit. Einlass 20 Uhr, Nachtschwärmer. Eine Woche später, am Pfingstsamstag. Da muss es eigentlich schönes Wetter geben. Da ist nämlich Charlie 2000 Stollhofen, Rheinmünster, Stollhofen im Festzelt. 29. Mai, Mönchweiler, bei Villingen-Schwenningen, Alemannenhalle. Und das ist neu hinzugekommen, Mittwoch, 2. Juni, Lauinger Marsch. Übrigens, die Bilder vom Lauinger sind schon auf www.charlie2000.de zu sehen. Video folgt. Auch das Video von Berghaupten, das bekomme ich erst morgen. Das wird dann bearbeitet und kommt dann, wird auch eingestellt. 7.8. MSC Typhoon Mersch. Jetzt kommen die Termine von DJ Rockhound. Der ist morgen im Miami Live Dance Factory in Stendal. 22. Mai in Miami on Tour am Arendsee. 29. Mai Miami Live Event Arena Stendal. Und jetzt kommen die wichtigen Termine. 5.6. ist DJ Rockhound am Mixery Castle. Bossen im Bostalsee. Und am 30. Juli Nature One Castellaun. Super, on the road again. Jeden Tag freu ich mich so drauf, denn durch dich lebe ich weiter. wird es wieder Zeit für das Gewinnspiel jetzt gleich, ja? Bescheid, Nachtschwärmer. 3, 2, 1. Sound in the record group. 0, minus 1 hour and 15 seconds. Wir suchen wieder 5 Interpreten. Und die kennt ihr jetzt alle, die jetzt kommen. Surprise, surprise, the glorious night, shining so bright. Oh, we Wir haben 21.33 Uhr, es läuft unser Gewinnspiel. 5 Interpreten werden gesucht. Und es sind schon einige Grüße per Mail eingegangen, die bringen wir nachher. Typen wie du, läuft immer noch unser Gewinnspiel. Aber zwischendurch darf ich ganz kurz was bringen. Die doofe Witze-Ecke. Da sage ich nämlich, hallo Blondies. Ein ganz kurz. Während dem Gewinnspiel. Also, beim Vaterschaftsprozess begleitet die beste Freundin die junge Mutter. Beide sind natürlich blond. Der Richter fragt sie, haben Sie auch eine Ladung bekommen? Nein, sagt sie, mich hat er nur geküsst. Jetzt geht's weiter im Gewinnspiel. Das muss reichen. Jetzt will ich wissen, es gibt eine Mix-CD aus den 80ern zu gewinnen. Meldet oder ruft an. If you buck me, dog, now I'm gon' fuck with y'all. But it's too much money involved. Plus you been stunting, throwing up your money. You must don't want it all. I creep up like, give me that. You don't deserve shit, 'cause you's an idiot. A straight up lame to me. Nothing that you claim to be, and I pity that. the club that done put us on the licks. Word of advice to all y'all ballers, that's how you get got for your shit. We slipping through the front while she slip out through the back. Like you slipping, now you tripping, cause this bitch got you jacked. Now them jack boys and that stripper going half on your stash. But as soon as that stripper slip, another lid, give me that bitch. Vollkommen richtigen Sender eingestellt nach Schwäber. Eingestellt. Ja, genau. Willkommen bei Hit Radio. Hier geht's ins Wochenende. Und hier ist euer Charlie 2000. Was haben da, hä? Super stark. So, das hätten wir. Und weg von der Fernbedienung, gleich geht's weiter. Nicht stolpern, Leute. Jetzt kommt die Werbung. Wenn es um Autokauf geht, setze ich auf Vertrauen. Und ich vertraue dem Autohaus Hummel in Kippenheim. Als Renault Haupt- und Dacia-Vertragshändler wissen die genau, worauf es ankommt. Und wenn ich mal einen Gebrauchten suche, stehen ständig über 400 Top-Gebrauchtwagen mit der 7-Sterne-Qualität zur Verfügung. Hummel, Ihr Tri-AG-Autohaus in Kippenheim. www.tri.ag. Sie müssen nicht in die Wüste gehen, um einen Rauch von Las Vegas zu spüren. Erleben Sie die faszinierende Welt des Spiels im Road Casino La. Die neuesten Spielgeräte, ein tolles Ambiente, freundliches Personal und viele attraktive Aktionen warten auf Sie. Lassen Sie den Alltag ein paar Stunden hinter sich und entspannen Sie in gemütlicher Atmosphäre. Road Casino La. Direkt an der B3. Mehr Real. Sie nicht länger allein im Wald stehen, wenn es um den geeigneten Ort für Ihre Veranstaltung geht. Hotel Palmengarten. Tagungen, Konferenzen, Seminare, Firmen und Familienfeiern. Für jede Veranstaltung der richtige Raum. Von 4 bis 150 Personen. Immer der perfekte Rahmen für Ihre Veranstaltung. Hotel Palmengarten, Ihr Traditionshotel im Herzen von Offenburg. Fahrschule Leitenberger. Mit uns fahren Sie in eine gesicherte Zukunft. Starten Sie durch. Fahrschule Leitenberger in Offenburg. www.leitenberger.com. Das Warten hat bald ein Ende. Das Nachterlebnis der neuesten Generation für Jung und Alt kommt nach Aachen. Den Wind des Sommers und lass dich treiben, denn das Nachtleben hat wieder einen Sinn. Der neue Club der Superlative. Bald nur in Aachen. Ich habe die Fassade schön. Die Fassade schön. Dank der vorherigen Computersimulation ganz ohne Schönheitsrisiko. Und im Winter spare ich bares Geld, weil Badema die Wärmedämmung gleich mitgemacht hat. So sind die von Badema eben. Die Gewinner des deutschen Fassadenpreises. Badema. Die Meistermaler in Sasbach bei Aachen und unter badema.de. Wer Ohren hat, der höre. Was? Wer Augen hat, der sehe. Achtung, eine Laterne. Ja, und damit Ihnen das Hören und Sehen nicht vergeht, kommen Sie lieber gleich zu Optik und Hörgeräte Friedrichs in Offenburg und Oberkirch. Der Spezialist für besseres Sehen und Hören. Schließen Sie für einen Moment die Augen. Hören Sie das Rauschen des Meeres, den Wind, der sich in Palmenblättern wiegt. Und spüren Sie den Sand auf Ihrer Haut, während Sie den faszinierenden Sonnenuntergang genießen. Überlassen Sie nichts dem Zufall. Planen Sie Ihren Urlaub gleich mit den Experten. TUI Reisecenter in Lahr im Arena Einkaufspark und in Offenburg in der Hauptstraße 83. TUI Reisecenter, damit Ihr Traumurlaub Wirklichkeit wird. Weißt du was? Das ist mir doch völlig Wurst! Uns ist nicht Wurst, was bei Ihnen auf den Tisch kommt. Ihre Metzgerei Linz in der Dinglinger Hauptstraße in Lahr. Es gibt ihn noch, den Ort, wo Männer noch Männer sein können. FKK Club Lanzelot. Erlebe Entspannung im luxuriösen Ambiente mit exklusivem Wellnessbereich. Und für den Höhepunkt des Tages erwarten dich bei uns täglich 20 Topgirls. FKK Club Lanzelot in Offenburg-Eggersweier, Industriestraße. Mehr Infos unter fkk-lanzelot.de. Va fi sexy, t'attend tous les jours. Club Lancelot, Offenburg, zone industrielle Elgersweiler. Sur internet, clublancelot.de. Hey guys! If you don't know what you can do, if you want to feel the right power, the answer of your question is only Charlie 2000. And right on, baby! Wow! Genau. Erstmal schönen Dank an alle, die am vergangenen Samstag in Berghaupten waren. Na, ich wink allen zu hier in die Kamera. Das war super, das war klasse Stimmung. Und ganz tolle Anlage haben wir gehabt, sogar ein Gerüst. Also ein großes Gerüst, so wie ein Abmacher. Nicht ganz so groß, aber immerhin Spitzenklasse. Und dann noch Dankeschön an alle, die im Lauinger waren. Vergangenen Mittwoch. War Spitzenklasse. Morgen ist der liebe Charlie 2000 in Gräfern. Rheinmünster, Gräfern. Rheinmünster ist der Überbegriff. Es sind mehrere Ortschaften. Und das ist Rheinmünster, Gräfern. Die Festhalle. Und wenn ihr von Süden kommt, A5 Bühl raus, dann sind es noch 10 Kilometer. Oder von Norden, Hügelsheim, über die B36. Also ist nicht schwierig zu finden. Eine Woche später, Pfingstsamstag. Rheinmünster, Stollhofen im Festzelt. Und da ist dann so, da ist dann das Champion-Endspiel. Das ist nicht im Zelt, die Übertragung ist nebendran im Clubhaus. Auf Großbild. Also wer da Interesse hat, kann dann da so lang hingehen. 29. Mai, Mönchweiler, Alemannenhalle. zwischen St. Georgen und Villingen ist das. Und das ist neu. Mittwoch, 2.6. Lauinger. Nachdem das so toll war, letzten Mittwoch hat man gesagt, komm, jetzt machen wir nochmal, weil da ist wieder ein Feiertag. Darauf. Super. Übrigens die Videos von Appenmeier und die Bilder von Lauinger könnt ihr unter www.charlie2000.de ansehen, bitte. Berghaben kommt noch, da habe ich das Material noch nicht. Jetzt kommen die Termine von DJ Rockhaus. Morgen, Miami Life Dance Factory Stendal. 22.05. Miami on Tour RNC. 29.05. Event Arena Stendal. 5.06. Mixery Castle. Und 30.07. Nature Run Castellown. Da ist der DJ Rockhaus. Und jetzt machen wir was Spezielles. Habt ihr eure Raumschiffe vollkommen übergeschnappt? Na geil! Ausgeflippt und abgehoben. Vor diesem Albtraum gibt es kein Entrinnen. Ladies and Gentlemen, welcome to the party. Remix Spezial. Auch in Berlin kommt die Zeit, wo man mal die Spreu vom Weizen trennen muss. Verstehst du, was ich meine? Play the f***ing track! Skaten, Alter. Play the f***ing track! Oh, there it is. Deine Eltern sind auf einem Tennisturnier. Du machst eine Party wie nett von dir. Das ist Spezialarzten und Deichkind. Impulsive Menschen kennen keine Grenzen. Schmeiß die Möbel aus dem Fenster, wir brauchen Platz zum Tanzen. Ich hab dieses Gefühl, das wird hier heute ein Riesending. Das ist die Party des Jahres, ja, das sagt mir mein Instinkt. Heute sind alle dabei, es haben sich ja alle getroffen. Wir feiern bis zum Abwinken, hier wird Konfetti geschossen. Hebt die Hände in die Luft und macht die ganze Nacht Krach, damit auch jeder Partymuffel geht, weil er abkackt. Du verkackt, denn die Party geht erst los, wenn die Bässe richtig pumpen bis in jeden Hinterhof. Das ist Affenmusik, bei uns da brennt jeder Club. Es wird gefeiert wie noch nie, schmeißt die Hände in die Luft. Hey, hey, das geht ab. Wir feiern die ganze Nacht, die ganze. Hey, das geht ab. Wir feiern die ganze Nacht, die ganze Nacht. Alle Arzten sind dabei, das ist das absolute Highlight. Die Löcher fliegen durch den Käse, blanke Nese, Polonaise. Lass die Sau mal richtig los, denn heute gibt's keine Pause. Deutsche Party-Arzten machen Faxen und sind laut. Wir sind auf jeder Party und drehen Anlagen auf. Wir haben den Mob mitgebracht, wir toben mit in der Menge. Wir rasten richtig aus, wir schlagen voll über die Stränge. Die Frauen sind hier sehr freizügig, sie zeigen, was sie haben. Wir sind bekannt für wilde Partys und das schon seit vielen Jahren. Hey, hey, das geht ab. Wir feiern die ganze Nacht, die ganze Nacht. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. In a few minutes, my engineer, Jonathan E. at Master Control, and I are going to go looking for something perfect. That's right, the perfect beat for you, especially if you are up at Planet Rock. Ein bisschen älter, Italo-Spezial. Wir haben 22 Uhr, klar, 22 Uhr 3 gleich. So, Nachtschwärmer, jetzt machen wir mal die ersten Grüße hier. Möchte den Michi und die Dominik aus Rastatt grüßen. Die wahrscheinlich wieder so laut Charlie zu hören, dass sie die Nachbarn beschweren. Dankeschön, der Tobi aus Marktzell. Nächster, grüße alle Nachtschwärmer aus Ettlingen. Gruß Sascha aus Ettlingen. So, hier grüßt der Andi, schon wieder aus Ettlingen, Spessart. Den Michael im Studio, der hier ist, Marc Freinhagen, Rebecca Satschler, alle Nachtschwärmer und alle, die ihn kennen. Er hat sich gefreut, ach, er war ja im Lauinger, super, Andi war das. Da geht's jetzt weiter. Bitte richten den Gruß nach Pforzheim an mein kleines Scheißerle. Bald wird es soweit sein. Gruß Manuel. Es grüßen dich aus Gaggenau, Oberweier, Yvonne und Harry. Wir freuen uns aus Greffern. Grüße Silvia, Aladdin, Christian, Sabrina, Andreas, Tami und Nicole. Grüße hat, schreibt an studio@hitradio-ohr.de bitte. Ah, ich glaube, jetzt sind wir langsam komplett. Schuhverkäufer, wo warst du wieder? Hä? Wo hast du wieder gesteckt? Ah, heute ist Freitag. Hat er wieder sein Sixpack weggezischt, oder? Peggy, was gibt's? Was geht jetzt ab? Komm, na komm, jetzt machen wir dieses Wie gut kennen Sie Ihren Partner-Quiz. Nein, damit wollen die doch nur die Männer fertig machen. Ich hasse solche Tests. Frage Nummer 1. Naja, für die musst du die Augen zumachen. Welche Farbe hat mein Haar? Rot. Frage 2. Mit wem würden Sie lieber die Nacht verbringen? A. Ihrer Frau oder B? B. Alles klar. Wir wissen Bescheid. She sends me with her regards. Oh, borrow my shine vacancy. To see her, you gotta look hard. Wounded deep in battle, I stand stuffed like some soldier undaunted. To her Cheshire smile, I'll stand on file. She's all I ever wanted. You let your blue walls get in the way of these facts, honey. Get your carpetbaggers off my back. Girl, give me time to cover my tracks. Is your middle end of Paul and Jacks? But they're not what I came for. Oh, I came for so much more. And I know you know that too. Das ist mal auch so eine kleine Spezialität nach Schwemmer. Snap! Aber hört mal zu, mal ganz anders. Übrigens, der Gewinner vom Gewinnspiel ist Jüderer. Oder wie heißt es? Jüderer mit J. Früderer. Aha, das ist ein F. Früderer Andreas aus Ohlsbach bei Offenburg. Hochzeitsnacht anziehen. Sie? Am besten die Knie. Das war nur die Einleitung. Die schöne Blondie Lou steigt aus der Wanne, als der Briefträger klingelt. Nackt, da sie allein ist, geht sie an die Tür und schaut durch den Türspion. Der Briefträger, des Wartens überdrüssig, öffnet den Briefschlitz weiter unten, wirft den Brief ein und sagt: Na, mein kleiner Wuschelkopf, ist deine Mutter nicht zu Hause? Na, mein kleiner Wuschelkopf. Gerade Power, kann er sagen, ne? Ja! Der Lachmuskelüberfall! Comedy zum Wegbrüllen! Unfassbar! Hier geht's ins Wochenende ganz klar! I wanna see you. passiert. Action. Probably the best beer in music. Coming up. Like a spring break. Wir haben 22:18. Ja, hier braut sich schon wieder was zusammen, Nachtschwimmer. Bei Bandys. L. Oder Peggy, der war ja letzten Sonntag, war ja Muttertag. Hat er das irgendwie erkannt oder hat er dir was geschenkt oder wie? Oh ja, dasselbe, was er mir jedes Jahr schenkt. Eine ganz schnelle, kurze Nummer. Ach, das ist ein Kerl. L, du bist doch der Letzte, ja? So, jetzt kommt die Werbung. Jetzt habe ich Zeit, mich um euch zu kümmern. Ja. Chef, die Holländer sind wieder da. Bestimmt wegen dem orangefarbenen Haus. Ach Quatsch, die wollen auch nur unsere Küchen. Vetter Küchen, maßgefertigt von Planung bis Aufbau. In Niederschopfheim im orangefarbenen Haus an der B3 und unter küchen-vetter.de. Immer das gleiche langweilige Wochenende? Keine Idee, wo du zum Feiern hingehen sollst? Dann sei gespannt. Neue Nachterlebniswelt in Aachen bietet dir auf über 7 Bereichen 100% Partyfaktor. Neue Dimensionen und eine atemberaubende Stimmung für Jung und Alt. Bald im Industriegebiet Aachen. Give me the music. Lust auf Karriere? Dann sollten Sie jetzt mal auf wissen-hoch-3.de klicken, die Internetseite der Gewerbeakademie. Wir bieten Ihnen berufliche Weiterbildung, die Sie wirklich weiterbringt. Also gleich informieren. www.wissen-hoch-3.de. Wenn Küche, dann Vetter. Niederschopfheim im orangefarbenen Haus an der B3. Quizfrage. Wer hat die pfiffigsten Fahrräder, Motorroller und Motorräder? Na? Na, na, na? Ich war in Vietnam. Da gab's keine Räder. Hä? Naja, die schönsten und besten Räder hat natürlich Zweirad-Knoderer. Richtig! Pfiffige Räder kauft man bei Zweirad-Knoderer in Lahr, Mietersheim, Breisgaustraße. www.zweiradknoderer.de. Na? Liebling, mir ist so heiß. Ziehst du mich bitte aus? Schon wieder? Ja. Ach, wissen Sie, seit wir unsere Außenwände von der Fix GmbH haben dämmen lassen, geht das andauernd so. Und dabei wollte ich doch nur die Energiekosten senken. Aber informieren Sie sich doch mal selbst unter fixgmbh.de. Fensterbau Brettschneider. Für beste Qualität und Kompetenz im Fensterbau schon lange bekannt. Jetzt auch Ihr Ansprechpartner, wenn es um Edelstahl, B- und Verarbeitung geht. Fensterbau Brettschneider. Direkt an der A5 in Orschweier. Ausfahrt Ettenheim. Fensterbau-Brettschneider.de. Machen Sie Ihr Auto frühlingsfit. Und das nicht nur technisch, sondern auch optisch. Zum Beispiel mit neuen Alufelgen vom Autohaus Stähle. Und nutzen Sie unseren praktischen Reifeneinlagerungsservice. Autohaus Stähle. Zu jeder Jahreszeit der richtige Partner. Autohaus Stähle. Toyota in Aachen. Nichts ist unmöglich. Toyota. Hallo, wir sind die junge Raiffeisen Kinzigtal. Und das schon seit 75 Jahren. Wir feiern Jubiläum, das Geschenk erhalten Sie. Jeden Monat im Festjahr ein besonderes Angebot. 75 Jahre Raiffeisen Kinzigtal. Die etwas anderen Märkte ganz in Ihrer Nähe. Wow, sieht das toll aus bei euch. Diese Böden, das elegante Parkett und die traumhaften Gardinen. Wie hast du das hinbekommen? Na ganz einfach, ich bin gleich zum Profi. Waschgebodengestaltung und Fensterdekoration. Im Scherbünd 9 im Gewerbegebiet Offenburg-Rammersweier. Die Auswahl, die Beratung und der Service haben mich überzeugt. Informier dich doch selbst mal. www.bodenbelag-waschke.de. 75 Jahre Raiffeisen Kinzigtal. Unser Jubiläumsangebot im Mai. Bei einem Getränkeeinkauf ab 75 Euro gibt es von uns eine 5 Liter Partydose Waldhaus Diplompilz gratis dazu. 75 Jahre Raiffeisen Kinzigtal. Die etwas anderen Märkte ganz in ihrer Nähe. Na, was machst du denn hier? Ich sitze hier und warte auf den Charlie. Wir sitzen hier und warten auf den Charlie. Hoffentlich nicht zu lange. Nachtschwimmer. Wenn jetzt die Tür aufgeht, ist das der Charlie. Die Tür geht auf. Wer kommt herein? Wer kommt herein? Naja, okay. Nachtschwimmer. Das kann nicht wahr sein. Erstmal schönen Dank an alle, Matthias, die am vergangenen Samstag in Berghaupten waren. Ich sitze hier und warte. Das war echt super. Alle Leute waren so nett und viele Blondinen habe ich gesehen. Meine Herren, wo die überall herkamen. Wie immer blau. Vergangene Mittwoch, Dankeschön auch an alle, die im Lauinger waren. In Malsch. www.charlie2000.de, da könnt ihr die Bilder sehen vom Lauinger. Berghaupten kommt noch der Film, der wird Anfang kommender Woche vielleicht fertig sein. Morgen ist der Liebe Charlie 2000 in Gräffern. Rhein-Münster-Gräffern. Festhalle Rhein-Münster-Gräffern. Eine Woche später Pfingst, Samstag. Rhein-Münster-Stullhofen im Festel. Mein erstes Festel. Hegel. Dieses Jahr. 29.05. am Münchweiler Alemannenhalle. Und das ist neu, Mittwoch, 2. Juni. Circa 3 Wochen. Das ist wieder ein Tag vor dem Feiertag. Lauinger! Malsch. Und 7.08. auch nicht vergessen, MSC Typhoon. Die zweite Revival-Party. Das war mein erstes. MSC Typhoon habe ich ja eigentlich angefangen. Jetzt kommt die Termine DJ Rockhound, 15.05. Miami Live Dance Factory Stendal, 22.05. RNC Miami, 29.05. Miami Live und 5. Juni Mixery Castle, das weiß jeder, Boston am Bostalsee. Und 30.07. Nature Run, Cast Alone. Okay, das war's. Dankeschön. Check 1, 2, alles klar, ich bin drauf. Ich bin euer Chris Duxi und ich lieg für euch auf. Ich hab den Bass mitgebracht. Ich hab den Spaß mitgebracht. Ich mach euch nass heute Nacht. Ich sage Prost, ihr Säcke, ihr sagt Prost. dabei wissen diese Loser einfach bloß nicht, was Spaß ist. Du geile Sau, du Luder, wo hast du deine Hand? Ich habe alles gesehen, hab's auch im Dunkeln erkannt. Freunde, die Hemmungen fallen, ja, hier ist alles erlaubt. Nur tut's mir einen Gefallen und bitte sei's dabei laut. Alex Christensen. 22.31 Uhr. Der echte Nachtschwärmer wird jetzt eigentlich gerade erst richtig mal wach. Jonathan E. at Master Control and I are gonna go looking for something perfect. That's right, the perfect beat for you, especially if you are up at Planet Rock. 3, 2, 1, here we go. Willkommen nach Schwärmer. Noch wieder ein paar Grüße. Daniel Bühler aus der Schweiz. Aus der Schweiz. Ja, viele Grüße gehen in die Schweiz natürlich. Hallo, guten Abend. Charlie 2000. Ja, kannst du mir bitte in eurer Webcam winken? Das habe ich gerade vorher gemacht. Wann kommst du mal in die Schweiz? Oh je. Oh je, lieber Daniel. Ich weiß nicht wann. Vielleicht ergibt sich's mal. Mein Name ist Melanie. Ich komme aus Bärental im schönen Schwabenlande. Und ich möchte gern meinem Mann Sascha liebe Grüße sagen, auf dass ich ihn alles, über alles liebe und für ihn so dankbar bin. Er hört jeden Freitag die Radio Ohrm. Die Melanie, Dankeschön. Haben wir noch einen? Ich grüße alle vom alten Charlie 2010 und ganz besonders Charlie, DJ Rocker und Chris und meine Tochter Jessica, der Metzger, Zimmerer, Thorsten. Ja, und jetzt ist die Musik aus, aber das macht gar nichts. Jetzt bringen wir das. Toll. Und was singen wir jetzt? Wappel, wappel, wappel, wappel, wappel, wappel, wappel, wappel, wappel, wappel, wappel, wappel, wappel, wappel, wappel, wappel, wappel, wappel, wappel, wappel, wappel, wappel, wappel, wappel, wappel, wappel, wappel, wappel, wappel, wappel, wappel, wappel, wappel, wappel, wappel, wappel, wappel, wappel, wappel, wappel, wappel, wappel, wappel, wappel, wappel, wappel, wappel, wappel, wappel, wappel, wappel, wappel, wappel, wappel, wappel, wappel, wappel, wappel, wappel, wappel, wappel, wappel, wappel, wappel, wappel, wappel, wappel, wappel, wappel, wappel, wappel, wappel, wappel, wappel, wappel, wappel, wappel, wappel, wappel, wappel, wappel, wappel, wappel, wappel, wappel, wappel, wappel, wappel, wappel

you up on a low white canopy. Rock left extended his hand to leave. Like Billy D said he feeling me. Take me away from here, so far. When they ride horses, no cars. No more stripping, ain't balls. Me and you clapped against the odds. Just cause she does go, go. Und hier geht's volle Kanne, aber wirklich volle Kanne ins Wochenende. Wie jeden Freitag. Also die doofe Witze-Ecke, zwei Nachbarinnen am Gartenzaun. Sagt der eine, da kommt ja mein Mann mit einem Blumenstrauß nach Hause. Mist, da muss ich heute Abend mal wieder die Beine breit machen. Antwortet die andere, natürlich eine Blondine. Wieso? Habt ihr keine Vase? Ja, genau. Hier geht's ins Wochenende, Nachtschwärmer. So, jetzt ein paar Tipps für den nächsten Einkauf. Werbung. Schön wär's gewesen. Das war nicht die Werbung. Hey guys, if you don't know what you can do, if you want to feel the right power, the answer of your question is only Charlie 2000 and right on there. Wow! Ja, ich hoffe, das wird sie jetzt dann sein. Ach, das sind auch so viele Knöpfe natürlich. Also ganz kurz und bündig, morgen Samstag, 15. Mai, Gräfern, Fest und Turnhalle. Wissen wir das dabei? Wollte ich den Song selbst noch einmal bringen? Egal. Also, morgen Samstag, Festenturnhalle Gräfern, Rhein-Münster-Gräfern. Das ist unweit von Bühl. A5 Ausfahrt, ca. 10 Kilometer. Pfingstsamstag, Stollhofen, Rhein-Münster-Stollhofen. Festzelt. Und Lauinger wird. Gibt es eine zweite Session am Mittwoch, 2. Juni. Das ist neu hinzugekommen. Da ist nämlich Donnerstag wieder Feiertag. Romeo Bonnie und Clyde. A und O. Klipp und klar. Jetzt hat die Welt ein neues Und. McFlurry und Magnum. Die Verschmelzung knackiger Magnum-Schokolade mit dem cremigen McFlurry-Milcheis. Das neue McFlurry Magnum. Jetzt in drei Varianten. Classic, Mandel und Brownie. Nur bei McDonald's. Zeitlos im Design. Individuell im Geschmack. Hervorragend in der Verarbeitung. So sind sie, die Möbel von Bühler Einrichtungen in Friesenheim. Und dazu exzellente Beratung und Planung. Einzigartig in der Ortenau. Bühler Einrichtungen in Friesenheim. Es gibt ihn noch, den Ort, wo Männer noch Männer sein können. FKK Club Lancelot. Erlebe Entspannung im luxuriösen Ambiente mit exklusivem Wellnessbereich. Und für den Höhepunkt des Tages erwarten dich bei uns täglich 20 Topgirls. FKK Club Lancelot in Offenburg-Elgersmeyer, Industriestraße. Mehr Infos unter fkk-lancelot.de. 28 sexy t'attendent tous les jours au Club Lancelot. Offenburg, zone industrielle Elgersmeyer. Sur Internet, clublancelot.de. Das Warten hat bald ein Ende. Erlebnis der neuesten Generation für Jung und Alt kommt nach Aachen. Den Wind des Sommers und lass dich treiben, denn das Nachtleben hat wieder einen Sinn. Der neue Club der Superlative, bald nur in Aachen. Hitradio Ohr präsentiert 40 Jahre Kehler Messi. Das große Volksfest vom 13. bis 16. Mai in der Kehler Innenstadt. Musik und Unterhaltung. Ein Erlebnis für die ganze Familie. Der Kehler Messi 2010. Vom 13. bis 16. Mai in der Kehler Innenstadt. Weitere Informationen unter hitradioohr.de. Viel Spaß wünscht Kehl Marketing. Hören Sie das? So klingt ein Originalfenster von Hemmler. Individuell gefertigt und Qualität, die überzeugt. Ein Fenster für ein ganzes Leben. Überzeugen Sie sich auch in unserer einzigartigen Ausstellung. Hemmler, Fenster und Haustüren in Schutterwald. www.hemmler.de. Hi. Mit diesem Lächeln fing alles an. Aber es war nicht nur das Lächeln. Es waren ihre Zähne. Strahlend weiß und einfach perfekt. Und das war ihr kleines Geheimnis. Die neuen Zahnärzte in Lahr. Noch in dieser Nacht erzählte sie mir alles über diese außergewöhnliche Zahnarztpraxis. Die neuen Zahnärzte in Lahr. Die Spezialisten für Lösungen der modernen Zahnheilkunde. Da finden auch Sie Ihr schönstes Lächeln. www.dieneuenzahnärzte.de. So. Jetzt wissen Sie es. Machen Sie eine Reise in eine andere Welt. In eine Welt voller Klarheit, voller Schärfe und voller Lebensqualität. Vergessen Sie alles, was Sie je gesehen haben. Augenoptik Kreuzpaintner in Lahr. Mit modernster Technik und feinstem Optikerhandwerk erwecken wir Ihre Augen und schärfen Ihre Sinne. Sehen Sie wieder klar und deutlich. Augenoptik Kreuzpaintner. Kontaktlinsen und Brillen in Lahr. Bei der Stadtmühle 1. Hitradio Ohr. Einfach mehr dran. Lots of music in the air. Good vibrations everywhere. Sharing all the good sounds on your radio. Verdammt, du warst Wahnsinn, ah. Der Chef seiner, der Headliner, der man seiner Mucke Danke sagt. Lang nicht mehr so geile Beats bekommen. Die Scheiß können die im Libanon. Die Zeit bereit für neue Styles. Himmel weg wie Berlin und Bonn. Und die Kunden, die kommen in meiner Hand. Alle Köpfe, die Leute, die diese Land. Ihnen wäre nach der Mucke die Welt. Und so kommt alles überragend in Sand. Also alle, die feiern von da. Und alle, die rocken wollen, die sagen. Wir bringen die Scheiße zum Kochen und das geht so. Wir machen das da. Ich sag, wir machen das da. Oh ja. Und ich sag, oh ja. Ich sag, wir machen das da. Wir machen das da. Ganz speziell, Jan Delay und Jennifer Lopez. Ja, ich bin halb und weiß so rein. Und immer fresh und ohne Fleck. Da steh ich mir stand wie Halogen. Du siehst mich hier in einem verdreckten Shirt. Eher mach ich einen Track mit Björk. Der Mac Daddy und Fred Perry. Und uns Styler werden weggeburnt. Und ich bin gekommen in meiner Welt. Weil ich würde die Leute hier diese Nacht. In der Welt nach der Bombe die. Und unsere Mann ist überragend. Also alle die feiern mal da. Jennifer Lopez. Aber die haben sich nie gesehen. Spezialremix. Wisst ihr, was ich glaube? Dass mein Freund dahinter steckt. Der sabotiert hier. Du sollst die Finger von den Knöpfen weglassen. Ach, red keinen Scheiß, da passiert schon nichts. Doch, du musst auf. Ach, Kern. Katastrophe mit den. Bandi hier, den Schuhverkäufer. Ich heiße Bandi. Ja, wann ja. Hat dir mal was Erfolgreiches zustande gebracht? Ratet mal, wer vor euch steht. Der Sultan des Schweißes? Ganz genau, Peck, du dumme Nuss. Oh, das war das Trofe mit der Familie, ha? Das ist keine Familie, das ist ein Laborexperiment. Das sehe ich aber garantiert auch so mit Bestimmtheit. 23.02 Uhr. Jetzt langsam werden die richtigen Nachtschwärmer wach. Richtig wach. So, Nachtschwärmer, da haben wir jetzt einen neuen Song. Eine Weltpremiere sozusagen von Gino Wild. Einige kennen ihn, vor allem in der Aachener Gegend. Er war ja Resident im ehemaligen Charlies. Und jetzt hören wir mal zu und bitte meldet uns, er will wissen, was für ein Feedback er bekommt. Na? Wir leiten es dann an ihn weiter. Playing all of today's best music. Giving you the very best in hit music for the new millennium. Also, die neue Scheibe von Gino Wild. Und er möchte wissen, wie der Song ankommt. Schreibt uns bitte per Mail, wir leiten es an. Gehen weiter! Knaller nach dem anderen. For the first time, you make my life bright 'cause you shine. It's me and you, baby. It's all. all time. I'm living my dream, girl, cause you mine. You got me skipping down the street and singing love songs all out of key. I didn't smoke nothing, but I feel so high, and I know why. It's a love thing, it's got to be. Your heart's on lock and I got the key. It feels like I just want a lot to breathe, cause I got my girl and she got me. You my new obsession, all I want to do. You my new obsession, girl. I'm here on top of the world. This love starts now. And how do I know you're real? It really doesn't matter, it's the way I feel. You make me feel stupid like the Man of Steel. You got me going stupid, picking daffodils. You my new obsession, all I want to do. You my new obsession, girl. I feel on top of the world. Hey!

What are we going to drink? What to drink? What are we going to drink? Wir kennen doch das. Das Original von den Boots. Wir haben 23 Uhr. 23. Jetzt ist Zeit für das nächste Gewinnspiel. Ich finde, es stinkt langweilig hier. Ich will jetzt ein bisschen Spaß haben. Was ist hier eigentlich los? Schluss mit Langeweile. Mach mit beim Gewinnspiel. Anrufen, gewinnen und los. Ja, ich bin schwer dafür. Es geht los. Genau, Nachtschwärmer. Jetzt machen wir neue deutsche Welle spezial. Attention! The mouse is back. Back. The mouse is back. Jetzt kommt ein Mix mit mehreren neue deutsche Welle Songs. Fünf will ich wissen. Ruft an. 0781 504 3311 oder mailt studio@hitradio-ohr.de. Komm mit ins Abenteuer. Trau dich und spiel mit. Alles klar, jetzt kann ich schalten. Ein paar Daten, die Crew hat dann noch. Yeah. Bist du voll Sommersprossen? sagt, wenn man da stockt, doch der Atem. Hä? Die größten Knaller der NDW Neudeutschen Wellezeit. Die Füße platt. Hier ist unser Gewinnspiel, neue Deutsche Welle Spezial. Radio-Ohr.de, schreibt 5 in der Bretten. Ihr könnt eine Mix-CD gewinnen aus den 80ern. Oder 0781 504 3311. Wahnsinn, Wahnsinn nach Schwärmer. Also wer es jetzt nicht weiß, der kriegt es nie raus. Meldet euch nach Schwärmer. Ich möchte es wissen. Du hast den richtigen, ich sag dir es, du hast absolut den richtigen, wirklich den richtigen Sender eingestellt. Das ist übrigens Micky Krause. 23:41 Uhr. Ich grüße euch nach Schwärmer, die sich noch zugeschaltet haben. I feel great! Jeden Freitag, 21 Uhr. Heiß, heißer, mega heiß. Dieser Freitag ist die Härte der Action-Freitag.

Ich habe gerade einen heftigen Disput mit dem Schuhverkäufer nach Schwärmer. Ehrlich. Al, du bist kurz beim Rauschmiss. Drogen schüchtern mich nicht ein, ich bin verheiratet. Ja, das wissen wir. Und wie? Ja? Noch eine Chance hast du, Al. Ey, du Fuzzi. Das Radio ist die letzte Scheiße. So, jetzt ist Schluss, Al. So, nach Schwärmer. Jetzt müssen wir die Termine bringen von Charlie 2000. Morgen bin ich. Morgen Samstag, 15. in Gräfern, Rheinmünster, Gräfern, Turn- und Festhalle. Einlass 20 Uhr. Und ich habe schon oft gesagt, ist nicht weit. Ausfahrt Bühl A5, wer von Süden und von Norden kommt, geht auch über die B36. Von Bühl sind es noch 10 Kilometer Ausfahrt, circa. Eine Woche später, Pfingstsamstag, da wird es natürlich schönes Wetter. Hoffe ich doch. Rheinmünster, Stollhofen im Festzelt. 29. Mai, Vorausschau, Mönchweiler, Alemann in Halle. Das ist auf der Höhe bei St. Georgen, Villingen, Schwenningen. Mittwoch, das ist neu, 2. Juni. Lauinger Marsch ist wieder vorm Feiertag. Und 7.8. MSC Taifun vormerken. Und das Video vom Lauinger, da bedanke ich mich allen, die da waren letzten Mittwoch. Nichts Video, das Video kommt noch. Die Bilder sind bei mir unter www.charlie2000.de zu sehen. Und besucht mich bitte auch bei www.wer-kennt-wen.de. Ganz schnell, 15.05. DJ Rockhorn, Miami Live Dance Factory in Stendal. 22.05. ARNC. 29.05. Event Arena Stendal. 5.06. Mixery Castle. Dossen, Bostalsee. Und Freitag, 30. Das weiß jeder. Nature Run, Castellau. Langsam hat es sich herumgesprochen. Freitags kommt Charlie 2000. Charlie 2000. Feierabend gleich. 0 Uhr. Und alle, die noch dabei sind, grüße ich ganz herzlich. Und wer sich neu zugeschaltet hat, ihr seid vollkommen richtig hier. Hier geht's ins Wochenende. Und ich habe ja gerade einen Riesenstress mit meinem Schuhverkäufer. Oh, der hat doch Sachen gesagt. Wirklich echt, L. Ich kann nicht verstehen, was hast du heute, was ist denn heute mit dir los? Was hältst du davon, wenn ich dir ein Schild um den Hals hänge? Ich bin ein Langweiler. So, jetzt rufe ich den Sicherheitsdienst. Tja, jetzt reicht's aber, mach Platz. Achtung, Nachtschwärmer, hier ist Al Bundy. Ein Schuhverkäufer übernimmt jetzt die Sendung. Rette sich wer kann. Kontrolle. Versuchen Sie nicht, an Ihrem Radio herumzustellen. It's time. Wir haben die Hits. Haltet euch fest. Ich baue dir ein Schloss, das in den Wolken liegt. Ich baue dir ein Schloss, das in den Wolken liegt. Wir liegen träumen im Gras und kennen den Himmel. Ich glaub dir nicht. Es gibt doch da angestellt. Onkel Jürgen, jetzt haben wir wieder ein paar Grüße hier. Ich bin der Sascha aus Berenthal, grüße meine Frau Melanie und hoffe, du spielst wieder Freestyle. Aber natürlich, gleich nachher irgendwann. Ich stehe gerade in meiner PC-Werkstatt, schreibt der Gerold Daniel in Altenheim. Und grüße meine süße Melanie, die wahrscheinlich schon schläft. Richtig feiern oder selbst auflegen. Er repariert PCs. Und zwar der Gerold Daniel. Ja. Thank you. Silvester Spezial. Ich darf den Gewinner vom Neue Deutsche Welle Gewinnspiel bekannt geben, Bruno Götz aus Kappel Gräfenhausen. Danke fürs Mitmachen. Noch ein Gruß. Tanja Klingele aus Weil am Rhein. Wollte mal ein paar Grüße aus Weil am Rhein da lassen. Wir hören dich über das Internet mit dicken Boxen. Ja, das finde ich ja gut. Das muss sein. Weil manche haben ja so kleine, billige Büchschen am PC und da kommt ja nichts rüber. Da braucht er richtig eine gute Anlage, Nachtschwärmer. Habe am 3 und... Ah, das Gewinnspiel, das kommt noch. Die Gewinne, die restlichen, werden noch verschickt, liebe Tanja. Dann hier der René aus Triberg. Ich möchte gerne mal die Urgesteine der Nachtschwärmer grüßen. Hallo, hallo mit 4O, Nachtschwärmer. O, Nachtschwärmer. Wer von euch ist noch auf? Wer hört noch mit? Meldet euch. Und wer ist dafür, dass Charlie eine Klassikrunde einführt? Mich langweilt das ganz neue Zeugs. Das auch nur eine Nachbildung der 90er ist. Ja, lieber Freund, ich habe ja vorher Neue Deutsche Welle, das war eine Klassikrunde, oder? Aber du musst wissen, die Zeit ist... Manchmal Wackel, alias Roland Kaiser. Von Roland Kaiser ist das. Ich glaube, mein Freund will sich jetzt mal entschuldigen. Al, was gibt's gerade? Erzähl. Ich habe dir was Wichtiges mitzuteilen. Ja, was denn? Im Namen aller Bandis auf der ganzen Welt erkläre ich diese Party als für das Volk geöffnet. Oh. Charlie sagt Hallo Nachtschwärmer. dran. Hitradio Ur präsentiert die Bavü Air Games 2010 in Oppenau. Erleben Sie vom 21. bis 24. Mai spektakuläre Flugshows, waghalsige Fallschirmsprünge und täglich ein einmaliges Abendprogramm mit Live-Musik. Freitag, Eröffnungsparty mit Hitradio Ur und der Band Dicke Fische. Samstag, Schüler- und Teenie-Tag mit der Band Part 6. Sonntag, die Hitradio Ur Air Games Night mit Culture Candela. Das Ausflugsziel an Pfingsten für die ganze Familie. Die Bavü Air Games. Weitere Informationen unter hitradio.de. Alle 50 Minuten erkrankt allein in Deutschland ein Mensch an Leukämie. Alle 50 Minuten eine Tochter, ein Sohn, eine Mutter, ein Vater. Alle diese Menschen benötigen dringend Heilung und Liebe mit Menschen, die ihnen beistehen und an sie denken. Schreiben Sie Ihre Gedanken und Wünsche für Menschen, die an Leukämie leiden, an die José Carreras Leukämie-Stiftung auf www.carreras-stiftung.de. Metro Media, das Medienmagazin der Metropolregion Oberrhein. Mediengeschehen, Trends, Stars und Sternchen. Das Magazin für eine der interessantesten Regionen Deutschlands. Metro Media, jeden zweiten Sonntag ab 11 Uhr bei Hitradio Ohr. Na, auch schon über 30 und jeden Abend schön brav zu Hause? Quatsch, denn es gibt ja die Original-Baden-Media Ü30-Feten mit den tollsten Live-Bands, Wahnsinnsstimmung, tollem Ambiente und Partymoderator Frank Dickerhoff. Alle Termine und Partybilder gibt es im Internet unter www.badenmedia.de. Es ist wieder Kultursommer in Gengenbach. Theater, Kabarett, Comedy, Sommerkino, Lesungen. Betreten Sie mit Hitradio die Bühne der Faszination. Der Kultursommer Gengenbach vom 12. Juni bis 24. Juli. Karten und Informationen in der Touristinfo im Winzerhof in Gengenbach oder unter 07803 930 144. Gute Unterhaltung wünscht die Sparkasse Gengenbach. Gut für die Menschen, gut für die Region. Wenn es um Geld geht, Sparkasse. Oh, das perlt aber, du. Sag mal, Ditsche, hier, wie ist das bei dir eigentlich mit Sex? Bei mir? Ja, wie schützt du dich? Also, was machst du? Dass ich mach? Ja. Das beste Stück kommt in die Tüte. Mach's mit. Kondome schützen. Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Informationen unter www.gibaidskeinechance.de. Die explosive Minute. Don't stop. ab 0:26. Und ich grüße alle Nachtschwärmer, die noch zuhören. Nachtschwärmer, nächste Woche sage ich euch eine Internetadresse. Da könnt ihr die Sendung runterladen, wenn ihr sie versäumt habt. Auch rückwirkend, die letzten paar Wochen. Nächste Woche sage ich die. Schäfer nach innen geflankt, Kopfball abgewehrt, aus dem Hintergrund müsste Rahn schießen. Rahn schießt! Da! Da! Da! Vertraue der Mann. Und läuft und läuft. Wo laufen Sie denn? Wo laufen Sie denn hin? Ach, ist das schön. Da kommt eine Flanke da innen, die Engländer haben eine Schuss drauf. Und wie sie jetzt wieder fällt. Mein Ziel bleibt die Einheit unserer Nation. Meine Damen und Herren, it will be interpreted by Mr. Milosevic. Gestern Nacht, wenn man Mike aus dem Kinzigtal hat um 0 Uhr Geburtstag gehabt. Die Caroline, die grüßt. Natürlich sehr gern. Es kommen Mails rein ohne Ende. Höre wie jeden Freitag Pflichtprogramm. Bis Ultimo und fühle mich immer noch jung mit fast über 30 Jahren. Bereitet sich auf die WM in Südafrika vor. Gerd aus Nagold. Hallo Gerd. Da haben wir noch einen, den Markus. Sivi nennt er sich in Klammer. Hallo ihr zwei Obernachtschwärmer. Charlie und der Praktikant im Hintergrund. Geile Musik gibt nichts zu meckern. Grüße aus Pforzheim von Markus. Hier geht's ins Wochenende. Story. Schwimmer, hallo Blondis. Lady Gaga war das Spezial. Attraktive Blondine ist beim Arzt. Arzt, ziehen Sie sich bitte aus. Sie, wo soll ich meine Sache hinlegen? Dahin, wo meine liegen. Ja, da können wir Kerle endlich wieder lachen. Ne? Ja. Aber jetzt bringe ich mal zwei, drei, wo ich die Frauen wieder positiv für mich einstimmen kann. Was sollte eine Frau tun, wenn ihr Mann im Garten rumhüpft? Weiterschießen. Oder was ist ein Mann im Salzsäurefass? Ein gelöstes Problem. Genau. Oder warum sind Blondinenwitze so schrecklich albern? Damit die Männer auch was zu lachen haben. Aha. Letzter in dieser Serie. In der Buchhandlung. Ein Mann. Ich suche das Buch Der Mann, das starke Geschlecht. Verkäuferin, schauen Sie mal hinten links in der Märchenabteilung. die Nummer 1 der Dance Charts. Aber erstmal das hier. Hallo Zielgruppe. Hallo Zielgruppe. Hallo Zielgruppe. Hitradio Ur präsentiert die Bavü Air Games 2010 in Oppenau. Erleben Sie vom 21. bis 24. Mai spektakuläre Flugshows, waghalsige Fallschirmsprünge und täglich ein einmaliges Abendprogramm mit Live-Musik. Freitag, Eröffnungsparty mit Hitradio Ur und der Band Dicke Fische. Samstag, Schüler- und Teenie-Tag mit der Band Part 6. Sonntag, die Hitradio Ur Air Games Night mit Culture Candela. Das Ausflugsziel an Pfingsten für die ganze Familie. Die Bavü Air Games. Weitere Informationen unter hitradio-ur.de. Hitradio Ur macht Europa zum Hören. Bei Bienvenue, der deutsch-französischen Radioshow. Jeden Mittwochabend ab 19 Uhr. Zweisprachige Moderation, viel Musik aus Frankreich und zur guten Nachbarschaft von Deutschen und Franzosen. Haben Sie eine Frage zu europäischen Themen? Zum Beispiel, wie man in Frankreich lebt, arbeitet, genießt oder einkauft? Oder möchten Sie mehr über Ausflugsziele oder Freizeiteinrichtungen erfahren? Lassen Sie es uns wissen. Wir finden die passenden Antworten für Sie. Ihre Themenvorschläge an info@hitradio-ur.de. Jo, hallo Tag auch von mir aus hier und schöne Grüße an die Geräte zu Hause, aber nicht an meinen Arzt, nee, der mit dem Ding, das er mich reinstecken tun wollte, zur Darmkrebsvorsorge hat der gesagt, aber nicht mit mir, da tut doch weh, ich meine, jetzt mal im Ernst, wenn es um Darmkrebs geht, hört bei mir der Spaß auf, ich gehe zur Vorsorge, das tut nicht weh und danach habe ich 10 Jahre meine Ruhe. Mehr dazu unter www.darmkrebs.de. Neu bei Hitradio Ohr auf gut Badisch. Englische Songtexte neu erzählt. Mund- und ohrgerecht für alle Ortenauer. Wenn Sie sich schon öfter gefragt haben, was singen die da genau, dann haben wir genau das Richtige für Sie. Jetzt immer jeden Montag. Ich bin einfach nicht zufrieden, aber wenn ich es ganz arg versuche, es geht irgendwie nicht. Auf gut Badisch, englische Songtexte neu erzählt. Immer montags neu bei Hitradio Ohr. Die Hitradio Ohr Sneak Preview im Forum in Offenburg. Jeden Dienstag ab 20 Uhr ein Überraschungsfilm. Noch vor Bundesstart in Offenburg. Einfach näher dran mit Hitradio Ohr. Na, was machst du denn hier? Ich sitze hier und warte auf den Charlie. Wir sitzen hier und warten auf den Charlie. Wenn jetzt die Tür aufgeht, ist das der Charlie. Nee, ich bin ja schon da. Jetzt kommen zum letzten Mal die Termine. Nein. Von Charlie 2000. Und zwar heute ist ja so ein Samstag. Greffern, Rheinmünster-Greffern-Festhalle. Einlass 20 Uhr. Eine Woche später, am 22. Pfingstsamstag. Rheinmünster-Stullhofen-Festzelt. Da wird es natürlich schön. 29. Mai Mönchweiler, das ist bei Villingen-Schwenningen. Da lade ich alle ein aus dem Württembergischen. Ganz besonders von da oben. Dann neu hinzugekommen ist Mittwoch, 2.6. ist vor dem Feiertag Lauinger Marsch. Und apropos Lauinger, ich war ja vergangenen Mittwoch da. Guckt euch mal die Bilder an bei mir auf der Seite www.charlie2000.de. Da ging es echt ab. Und dann danke ich auch allen, die vor einer Woche in Berghaupten waren. Da bringen wir auch noch ein Video, das dauert noch ein bisschen, bis ich das Material habe. Das war auch Spitzenklasse, toll, Dankeschön. Rockhound, 5.6. Minxery Castle und 30.7. Nature One. Und bitte besucht mich mal bei Wer kennt wen. Klickt euch an, dass ihr mich kennt nach Turner. Bitte, macht doch das mal. Ich habe erst 7000 Bekannte, aber ich kann nicht genug bekommen. Ist das alles? Natürlich nicht. Das fette Paket. Nur solange der Vorrat reicht. Music coming up. Hier sind Nummer 1 der Dance Charts of Germany. Vergangene Woche schon gebracht. Shaun Baker, zeigt mir die 10. Zeigt mir 10. Mann, geht es ab. Oh my God. Kneipe, was gibt's? Was gibt's denn? Lasst mich mitfeiern. Normal müsste ich dich eigentlich rauswerfen, Erl. Aber ich zeig meinen guten Willen. Was hast du jetzt? Um dir zu helfen, habe ich eine Liste mit den 10 wichtigsten Dingen aufgestellt, die du tun musst, um etwas attraktiver zu werden. Was denn? Nummer 10. Wirf dir einen traditionellen islamischen Schleier über, der alles bedeckt, außer den Augen. Nummer 9. Kauf dir einen Schwingschleifer für deine spitze Zunge. Nummer 8. Pudelmütze. Nummer 7. Zieh die Pudelmütze runter bis zur Kniescheibe. Nummer 6. Bezahle eine attraktive Frau dafür, dass sie sich Tag und Nacht vor dich stellt. Nummer 5. Ganzkörperlifting. Nummer 4. Zieh noch eine Plastiktüte über die Pudelmütze. Und Nummer 3. Rasier dir eine Glatze und lass dir Cindy Crawfords Gesicht auf den Hinterkopf tätowieren. Jetzt wirst du frech. Und trainiere 20 Stunden täglich rückwärts gehen. Nummer 2. Nimm dir eine Kellerwohnung oder zieh am besten gleich zu dem Maulwurf. Nummer 1. Versuch den Präsidenten zu überreden, dass er Halloween nach dir benennt. Du bist unmöglich. Immer von 21 bis 1 Uhr. Noch ein schönes Wochenende, schöne Woche. Bis kommenden Freitag. Hotel. Gute Nacht, Leute. Beautiful sir, we are happy tonight. Oh, bitte kann mich nicht jemand erschießen.